Jungs, kommt mal her. Hört mal zu. Euer Vater ist kein weiser Mann, doch bei Verstand, es gibt viel, das ich euch zeigen kann. Die Welt ist groß und wir klein, aber keine Angst, reißt euch zusammen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es kommt der Tag, an dem die Schule euch nervt, doch das ist alles nur zum Guten, einfach zuhören und lernen. Es kommt der Tag, an dem man euch verlässt, dann blutet das Herz, doch euren ersten Liebeskummer ist die Hure nicht wert. Es kommt der Tag, an dem hat jemand euch zu Fall gebracht, doch dann ist wichtig, dass ihr euch das nicht gefallen lasst, denn ihr habt Rechte. Und ne Linke, nutzt sie, lasst sie nicht euren Namen durch den Schmutz ziehen. Jungs, das Leben wird ne Achterbahnfahrt, doch Papa hat immer ein Lachen parat. Wegen den Monstern bin ich wach, wenn ihr schlaft, und wenn's mal Stress gibt, vergesst nicht, Papa ist da. Ja, ich weiß, aufwachsen ist hart, doch Papa hat immer ein Lachen parat. Damit's euch gut geht, bin ich wach, wenn ihr schlaft, und wenn's mal hart ist, fragt mich, Papa ist da. Es kommt der Tag, an dem ihr versagt, dann wird's wieder hart, aber immer scheint die Sonne nach nem Niederschlag. Euch werden auf den Wegen tausend Dinge widerfahren. Fragt mich, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Es kommt der Tag, wo ihr das erste Mal zur Party geht, die erste Nacht, die ihr nicht schlafen geht, am Rad gedreht. Es kommt der Tag, wo ihr das erste Mal einen wegsteckt, das, was die Biene mit der Blume macht, in echt jetzt. Es kommt der Tag, an dem reicht jemand euch ne Tüte. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Irgendwann geht ihr heimlich kiffen auf'm Dach. Wie auch immer, ich vertrau euch, ihr wisst schon, was ihr macht. Ich sag, Jungs, das Leben wird ne Achterbahnfahrt, doch Papa hat immer ein Lachen parat. Wegen den Monstern bin ich wach, wenn ihr schlaft, und wenn's mal Stress gibt, vergesst nicht, Papa ist da. Ja, ich weiß, aufwachsen ist hart, doch Papa hat immer ein Lachen parat. Damit's euch gut geht, bin ich wach, wenn ihr schlaft, und wenn's mal hart ist, fragt mich, Papa ist da. Es kommt der Tag, wo ihr erwachsen seid, alles wird anders, denn der Drang nach Ruhe macht sich breit. Dann kommt die Gelassenheit und ihr seid die Faxen leid, doch alles geht viel zu schnell vorbei, also lasst euch Zeit. Es kommt der Tag, an dem ihr Vater seid, mit ner Brille und nem Bart vielleicht, mag schon sein. Doch es kommt ganz bestimmt der Tag, an dem ich nicht mehr bin. Dann schlaf ich ein und kann mir sicher sein, ihr kriegt das hin. Jungs, das Leben wird ne Achterbahnfahrt, doch Papa hat immer ein Lachen parat. Wegen den Monstern bin ich wach, wenn ihr schlaft, und wenn's mal Stress gibt, vergesst nicht, Papa ist da. Ja, ich weiß, aufwachsen ist hart, doch Papa hat immer ein Lachen parat. Damit's euch gut geht, bin ich wach, wenn ihr schlaft, und wenn's mal hart ist, fragt mich, Papa ist da. Be prepared for the worst, but expect the best. From a father to a son, take care of your mother, keep yourself on track. Let's ride. Son, if you ever pull heat, then use it. If you got a chance to walk away, then do it. This life, you can't press stop, then press rewind.